Nur Jungs, bitte. Die Geschichte des Himmelsöls ließ die Franzosen glauben, dass der große Gott persönlich ihnen ihren König geschickt hatte. Wann immer der König fortan nach Essen verlangte, brachten ihm seine Untertanen Berge von Äpfeln und Stinkekäse und meterweise Baguettes, obwohl sie vor Hunger kaum laufen konnten. Und als sich der König einen schicken Palast wünschte, kamen die Leute angerannt und bauten ihm einen riesigen Palast, obwohl sie selbst nur in klapprigen Hütten lebten. Als er ihnen nach einer Weile befahl, gegen andere Königreiche in den Krieg zu ziehen, schnappten sie sich ihre Schwerter und Schilde und stürzten sich in die Schlacht, wobei viele von ihnen starben. Und wenn irgendjemand sich weigerte, die königlichen Befehle zu befolgen, dann sagten die Leute: »Aber er hat doch das Himmelsöl auf dem Kopf. Wir müssen ihm gehorchen.« Es gab nur ein Problem. Das Fläschchen war sehr klein und enthielt nur wenig Öl. Man musste kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass es nach ein paar Krönungen leer sein würde. Und du weißt ja, ohne Öl kein König. Aber wie zum Teufel sollte man an neues Himmelsöl herankommen? Was hättest du als Königssohn gemacht, um ganz sicher zu gehen, dass bei deiner bevorstehenden Krönung auf jeden Fall genügend Öl in diesem Fläschchen ist? Du hast da eine Idee? Wirklich? Okay, ich wette, die Könige von Frankreich hatten denselben Einfall. Denn merkwürdigerweise war es so, dass das Öl einfach nicht ausging. Bei allen weiteren Krönungen war das Glasfläschchen immer ausreichend gefüllt. Woraufhin die Franzosen natürlich sofort an eine neue, wundersame Geschichte glaubten. War das nicht der Beweis, dass der frisch gekrönte König wirklich der absolute Wunschkandidat des großen Gottes hoch oben in den Wolken ist? Aber was, wenn eines Tages die Tochter des Königs darum gebeten hätte, das Himmelsöl über den Kopf gegossen zu bekommen, weil sie Herrscherin von Frankreich werden wollte? Dann wäre sie ausgelacht worden. »Du kannst Frankreich nicht regieren«, hätten die Leute gesagt, »weil der Gott oben im Himmel Mädchen nicht besonders mag. Er selbst ist ja ein Mann, und darum hat er die Jungs klüger und tapferer gemacht als die Mädchen. Deshalb können nur Jungs König werden.« Und weil die Franzosen solche Geschichten glaubten, erlaubten sie es Mädchen nicht, Herrscherin zu werden. Auch viele andere Dinge verboten sie ihnen, zum Beispiel als Kapitänin oder Richterin zu arbeiten. Ja, Mädchen durften nicht mal zur Schule gehen. Die Geschichte mit dem Himmelsöl war deshalb so wichtig, weil sie darüber entschied, wer Frankreich regierte und wer den Millionen Franzosen befahl, was sie zu tun hatten. Ewig lange glaubten die Franzosen diese Geschichte, und so wurde Frankreich mehr als 1000 Jahre lang von geölten Königen regiert. Irgendwann haben dann aber doch ein paar kluge Leute gründlicher über die Geschichte nachgedacht. »Hey, das ist ja kompletter Blödsinn«, hat einer von ihnen gesagt. »Wie kann man solchen Quatsch glauben? Kein Gott in den Wolken hat festgelegt, dass Frankreich nur von Königen regiert werden kann und dass Jungs toller sind als Mädchen. Das haben die Könige und ihre Söhne erfunden, um sich an der Macht zu halten.« »Du hast völlig recht«, stimmte eine Frau zu. »Und was soll überhaupt dieses alberne Ölfläschchen? Warum muss man sich Öl über den Kopf gießen, um Frankreich regieren zu können? Was für ein Hokuspokus! Und dann wollen sie uns auch noch weismachen, dass dieses winzige Fläschchen nie leer wird. Also wirklich, bestimmt füllt das irgendein Hofdiener regelmäßig mit Speiseöl auf.« Es machte die Franzosen sehr wütend, dass sie diesen Unsinn so lange geglaubt und einem König nach dem anderen erlaubt hatten, ihnen ihren Stinkekäse wegzunehmen und sie in brutale Kriege zu schicken. Also schnappten sie sich den König und machten ihn einen Kopf kürzer. Als sie das Ölfläschchen fanden, schmissen sie es gegen die Wand. Und kein Gott stieg von seinem Wolkenthron herab und bestrafte sie. Geschichtswissenschaftler nennen den Moment, als die Franzosen aufhörten, an Könige zu glauben, die Französische Revolution. Heutzutage hat Frankreich keinen König mehr. Die Franzosen wählen sich ihren Präsidenten selbst und jeder kann sich um das Amt bewerben, Frauen ebenso wie Männer. Öl wird dem Präsidenten oder der Präsidentin übrigens auch nicht mehr über den Kopf gegossen. Und wenn die Leute nach ein paar Jahren unzufrieden mit ihrer Regierung sind, dann wählen sie sich eine neue. Das heißt aber nicht, dass die heutigen Franzosen an nichts mehr glauben. Sie glauben an andere merkwürdige Geschichten, so wie alle Menschen auf der Welt. Zum Beispiel an Unternehmensgeschichten und an komplizierte Geschichten über Demokratie oder Nationalstolz, aber davon erzähle ich später. Wichtig sind jetzt erstmal zwei Dinge. Menschen brauchen Geschichten, um zusammenzuarbeiten. Und sie können die Art ihrer Zusammenarbeit verändern, indem sie die Geschichten verändern, an die sie glauben. Menschen können das, Ameisen nicht. Und deshalb haben wir Menschen heute das Sagen. Und nicht die Ameisen. Dank unserer Superkraft.